gescheite deutsche See, gib mir das den Rest. Fremde Völker hausen hier, wie einst die schwarze Pest. Gürbus wurde der Feste nieder, Kebabstände überall. Und an jedem Schluss der Gau, droht der Kanaken überall. Deutschland, Deutschland, Vaterland, Deutschland, Deutschland, Land meiner Religion, Deutschland, Deutschland, Land meiner Väter, Deutschland, Deutschland, ich bin dein Sohn, ja. Deutschland, Deutschland, Vaterland, Deutschland, Deutschland, Land meiner Religion, Deutschland, Deutschland, Land meiner Väter, Deutschland, Deutschland, ich bin dein Sohn. Deutschland, Vaterland, Deutschland, Deutschland, das meine Religion, Deutschland, Deutschland, Land meiner Väter, Deutschland, Deutschland, ich bin dein Sohn. Deutschland, Deutschland, Vaterland, Deutschland, Deutschland, das meine Religion, Deutschland, Deutschland, Land meiner Väter, Deutschland, Deutschland, ich bin dein Sohn. Wenn es noch länger so weitergeht, ist es bald mit dir vorbei. Warum machst du dich endlich auf? Oder ist dein Schicksal einerlei? Komm, Volk, steh auf und stürm dich los. Schon lange ist es Zeit. Denn ungesühnt sind sie alle nicht, die Leiden der Vergangenheit. Deutschland, Vaterland, Deutschland, Deutschland, das meine Religion, Deutschland, Deutschland, Land meiner Väter, Deutschland, Deutschland, ich bin dein Sohn. Deutschland, Deutschland, Vaterland, Deutschland, Deutschland, das meine Religion, Deutschland, Deutschland, Land meiner Väter, Deutschland, Deutschland, ich bin dein Sohn. Ja, nimm den deutschen Hand, das ist unser Gebot, wir schwingen unsere Fahnen gegen Schwarz und Rot. Alles wird Deutschland, das ist unser Gebot. Wir hissen unsere Fahne schwarz.